Profile. Move and Connect Innsbruck. Servus, grüß euch und hallo. Wir sind Move and Connect, das Kollektiv des Innsbrucker Undergrounds, wenn man so möchte. Move and Connect besteht seit 2017 und bisher haben wir in Innsbruck und um Innsbruck veranstaltet. Musical Style. Musikalisch bewegen wir uns von Minimal über House bis hin zu Techno, experimentellen Geschichten und was auch immer. Favorite Location. Unser Lieblingsclub ist die Tante Emma. Bleibt die Tante Emma, ein anderer Club wird für uns in Innsbruck nicht in Frage kommen. Und jetzt sind Sie hier bei uns im Dachsbau in Innsbruck. Es ist schon sehr spät in der Nacht. Normalerweise wäre hier jetzt die Tanzfläche voll und die Leute würden tanzen. Wir sind heute quasi exklusiv im Dachsbau in Innsbruck. Mein Name ist DJ Fact. Und schön, dass Move und Connect jetzt bei uns sind. Ihr werdet jetzt für uns die nächste Stunde auflegen. Was habt ihr mitgebracht? Ja, servus, hallo. Auf jeden Fall wie immer diesen einzigartigen Underground-Vibe, diese Sound-Ästhetik, für die wir bekannt sind einfach. Ja, was spielt ihr normalerweise für einen Sound? Und ihr habt es ja schon gesagt, in der Tante Emma normal, aber ihr macht es auch, glaube ich, irgendwie Partys und so weiter. Was spielt ihr da für Richtung? Genau, das geht von Minimal ausgehend über House bis hin zu Techno, experimentellen Sachen, wie gesagt. So, wir sind da offen, es geht uns nur um Quality in erster Linie so. Und ihr seid Fans von Analog, ihr spielt mit Vinyl und ihr habt einen eigenen Mixer mit, der vom Pegel her lauter ist als alles, was wir heute hier im Club hatten. Das ist wohl wahr. Ja, genau. Es geht darum, dass auch vor allem bei diesem minimalen Sound, dass halt die Soundqualität gewährt wird und halt eben durch den Mixer kommt es und durch Vinyl kommt es halt so rüber, wie wir es haben wollen quasi. Wir freuen uns sehr. Move and Connect beim FM4 Unlimited Spezialtag, dem Tag der DJs und Clubs hier in Österreich. Wir nähern uns dem Ende schon sozusagen und übergeben jetzt an euch hier in dieser Freitagnacht. Herzlichen Dank. We'll be right back.

Thank you.

Big up, vielen Dank, Move and Connect aus Innsbruck, Navid an den Decks hier, ein reines Vinylset war das hier beim FM4 Unlimited Spezialtag aus dem Dachsbau in Innsbruck. Mein Name ist DJ Fact und das sind Move and Connect, merkt euch diesen Namen. Was steht bei euch an in den nächsten Monaten oder Wochen? Weiterhin Mucke machen auf jeden Fall und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen Beteiligten, so auch FM4, Dachsbau, Shoutouts an die Emma, Shoutouts an alle in Innsbruck und macht so weiter.